Ich bitte dann Herrn Weiß, nun mit 5 Viertelstunden Verspätung aufs Programm seinen Beitrag zu halten über Cesare Beccaria und seine Wirkung auf Deutschland, insbesondere auf die Reformen des Strafrechts. Wie weit Cesare Beccaria in unser Jahrhundert hineinwirkt und wie eng sein Vermächtnis mit Demokratie und Humanität verbunden ist, zeigt folgende Episode. Im Jahr 1931 erschien in der Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrecht eine Mitteilung des Heidelberger Strafrechtslehrers Gustav Radbruch unter dem Titel Von Cesare Beccaria zu Alfredo Rocco. Alfredo Rocco war damals Justizminister der faschistischen Regierung. Radbruch beginnt seine Ausführungen mit den Worten, Zitat, die Wiedereinführung der Todesstrafe ist bisher immer nur als eine traurige Notwendigkeit angesehen worden. Dagegen heißt es in dem Bericht, mit dem der italienische Justizminister Alfredo Rocco dem König den Entwurf des Strafgesetzbuches übermittelt, eine solche Reform bedeutet ein weiteres glückliches Zeichen des veränderten Geistes der italienischen Nation, der wiedererworbenen Männlichkeit und Tatkraft unseres Volkes, der vollständigen Befreiung unserer juristischen und politischen Kultur von den Einflüssen fremder Ideologien. Und Radbruch fährt entrüstet fort. Als fremde Ideologien, individualistische Ideen, welche jenseits der Alpen triumphierten, werden nämlich die Gedanken Cesare Beccarias über die Todesstrafe bezeichnet, die man bisher doch unter die Ruhmestitel des italienischen Volkes rechnete. Radbruch weist außerdem dem Minister Rocco nach, dass er absichtlich Beccaria unvollständig zitiert habe, um den Anschein zu erwecken, auch dieser sei ja eigentlich für die Todesstrafe gewesen. Nur 1,5 Jahre später hätte Gustav Radbruch, der mehrfach sozialdemokratischer Justizminister der Weimarer Republik gewesen war, ein solches Plädoyer für Beccaria und gegen die Todesstrafe nicht mehr publizieren können. Die nationalsozialistische Diktatur brachte ihn zum Schweigen. Im Mai 1933 wurde Radbruch als Universitätslehrer entlassen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er sich in der Öffentlichkeit wieder äußern, wirkte mit am Wiederaufbau der Universität Heidelberg, starb aber 1949. Bereits 1922 hatte Radbruch als Reichsjustizminister einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Abschaffung der Todesstrafe und der Zuchthausstrafe vorsah. Die Zeit war jedoch hierfür noch nicht reif. Der Entwurf fand keine Mehrheit. Ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, hier über Persönlichkeit und Werk des Marchese Cesare Beccaria Bonesana selbst zu referieren. Es wäre auch ein Wagnis, wenn ich dies vor italienischen Historikern tun wollte, da in Italien bereits so viele und bedeutende Forschungsarbeiten über Beccaria erschienen sind. Ich nenne als Beispiele nur die Namen Franco Venturi und Mario A. Cattaneo. In Deutschland hat sich vor allem die Rechtswissenschaft, insbesondere die Kriminologie, mit Beccaria befasst. Eine der letzten Arbeiten ist der von Gerhard Deimling herausgegebene Sammelband Cesare Beccaria, die Anfänge moderner Strafrechtspflege in Europa, Heidelberg 1989. ich habe den Eindruck, dass, wenn man sich mit Beccaria befasst, man vor allem in zwei Problemkreisen noch Neues finden könnte. Erstens sein Verhältnis zur Aufklärung allgemein, seine persönliche Rolle in dieser geistigen und gesellschaftlichen Bewegung des vorrevolutionären Europas. Solche Forschungen kann man am besten von Italien aus durchführen und es gibt auch schon beachtliche Ansätze und Teiluntersuchungen in dieser Richtung. Zweitens die Rezeption der Ideen Beccarias in den verschiedenen Ländern Europas und Amerikas. Dabei ist, was Deutschland anbetrifft, die rechtsdogmatische und kriminologische Bedeutung seiner Theorien schon in einer Reihe von Einzeluntersuchungen betrachtet worden. Weniger bekannt sind die Rezeption seines Werkes und die Diskussion über seine Hauptforderungen in den Gesetzgebungskommissionen der einzelnen deutschen Staaten. Nur wenn man die desolaten und unmenschlichen Zustände des Strafrechts, des Strafprozessrechts und des Strafvollzugs im alten Europa im Auge hat, kann man die Verdienste des Mailänders und seines Werkes De Delitti e Delle Pene, das er anonym 1764, der Autor war damals 26 Jahre alt, veröffentlichte, voll verstehen. Ausgehend von einer eigenständigen Theorie des Gesellschaftsvertrages forderte Beccaria das Willkürverbot für die Strafverfolgungsorgane, ferner die strenge Bindung des Richters an das Gesetz, die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen, die Berücksichtigung von kriminalpolitischen Nützlichkeitserwägungen beim Strafzweck der Vergeltung, die Abschaffung der Folter als Mittel des Strafprozesses, den Ersatz der Todesstrafe, ausgenommen bei Hochverrat, durch lebenslängliche, öffentlich vollzogene Zwangsarbeit und schließlich eine Kriminalpolitik, die durch bessere Aufklärung der Bürger, durch weltanschauliche Toleranz, durch Bildung und Erziehung dem Verbrechen vorzubeugen versucht. Beccaria ist einer der ersten Denker der Neuzeit, der sich mit Fragen der Rechts- und Kriminalpolitik befasst und weitreichende Vorschläge zur Verhinderung des Verbrechens gemacht hat. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen geheime Gerichtsverfahren und willkürliche Verhaftungen, gegen die Anwendung der Folter und gegen die Todesstrafe als hauptsächliches Strafmittel. Am Schluss seines Buches gibt er den aufgeklärten Souveränen Ratschläge, wie sie dem Abgleiten vieler Menschen in das Verbrechen durch Maßnahmen einer besseren Erziehung vorbeugen könnten. Das Werk Beccarias fand ein Echo wie nur wenige Bücher der Geistesgeschichte. Fast alle Strafrechtsreformen des letzten Drittels des 18. Jahrhunderts und viele des 19. Jahrhunderts nehmen darauf Bezug. Die Humanisierung der Strafrechtspflege, die Abschaffung der Folter und zunächst der grausamen Hinrichtungsarten wie Rädern, Vierteilen, Säcken, lebendig begraben und so weiter, dann der Todesstrafe überhaupt, wie 1786 in der Toskana, 1787 in Österreich, die Beseitigung der Religionsdelikte, die Abschaffung der Strafen, die auf versuchten Selbstmord standen, die Öffentlichkeit der Strafverfahren, die Anerkennung rechtsstaatlicher Grundsätze wie nulla pöna sine lege und nullum crimen sine pöna legali, in den Strafrechtskodifikationen des späten 18. und des frühen 19. Jahrhunderts gehen zum Teil auf Beccarias Einfluss zurück. An diesen Verdiensten ändert es nichts, dass die Persönlichkeit Beccarias nicht aus der Nähe betrachtet, nicht ganz der Größe seines Werkes entsprach. Das ist nicht anders bei vielen anderen berühmten Zeitgenossen, wie etwa Voltaire, Rousseau, Friedrich II. Und Joseph II. Es tut Beccarias Bedeutung keinen Abbruch, wenn man feststellt, dass er sich nicht persönlich für die in Not geratenen und Verfolgten eingesetzt zu haben scheint. Ebenso wenig wie Voltaire fühlte er in sich eine Berufung zum Martyrertum. Dass er einmal selbst einen seiner Knechte habe foltern lassen, war wahrscheinlich eine Erfindung seiner Gegner. Es ist auch für die Wirkung unerheblich, dass er, wie ihm schon seine zeitgenössischen Kritiker vorwarfen, viele Anleihen bei früheren Schriftstellern der Aufklärung gemacht hat, dass die Gedanken seines Buches teilweise durch seine Freunde Pietro und Alessandro Verri inspiriert worden waren, mit denen er sich übrigens später teilweise überwarf, und dass er bei seiner einzigen Auslandsreise nach Paris 1766 seine französischen Bewunderer durch seine Kontaktarmut enttäuschte und dass er seinen Aufenthalt in Paris, bei dem ihn die Aufklärer in sehr intensive Diskussionen verwickeln wollten, sehr rasch die Flucht ergriff und als einen der Gründe dafür angab, dass er seiner in Mailand zurückgebliebenen jungen Frau nicht traute und dass er sich später immer mehr als egoistischer Individualist erwies. Die Mailänder Gesellschaft nahm ihm übel, dass er schon 40 Tage nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, den er verzweifelt beklagte, dass er schon 40 Tage danach eine neue Ehe mit einer sehr jungen Frau einging, nicht zuletzt, um mit deren Heiratsgut seine maroden Finanzen in Ordnung zu bringen. Nachdem Beccaria 1767 ein großzügiges Angebot der Zarin Katharina II. Nach Petersburg zu kommen abgelehnt hatte, Katharina und ihre Berater hatten hohe Bewunderung für Beccarias Buch und wollten ihr neues Strafrecht darauf gründen, nahm er einen Ruf Maria Theresias auf einen neu errichteten Lehrstuhl für Nationalökonomie an der Mailänder Scuola Palatina an. Er hatte das Privileg, Vorlesungen nur in seinem Hause zu halten, in dem er geboren war und in dem er bis zu seinem Tode lebte. Nach 2 Jahren bereits war er des Unterrichtens müde und wechselte in die oberste Wirtschaftsbehörde der Lombardei über. Es wäre interessant zu wissen, wie Beccaria über die französische Revolution geurteilt hat. Sicher begrüßte er sie 1789 ebenso, wie dies der größte Teil der europäischen Intellektuellen getan hat. Unter den revolutionären Abgeordneten, die sich zunächst für die Abschaffung der Todesstrafe unter Berufung auf Beccaria einsetzten, war auch Robespierre. Im Juni 1791 wurde jedoch die Todesstrafe unter Anwendung der Guillotine gesetzlich verankert. Wir kennen nicht Beccarias Reaktion auf die späteren Massenhinrichtungen der Französischen Revolution und die Beseitigung der Verteidigungsmöglichkeiten für die Angeklagten in der Ära Robespierre. Wir wissen überhaupt wenig über Beccaria in seinen späteren Jahren, da er nichts mehr veröffentlichte. Während sein Buch stets in der Diskussion blieb, starb er selbst 1794 mit 56 Jahren fast unbemerkt. Sein Tod wurde erst Monate später bekannt und in einigen Zeitschriften angezeigt. Das erste Strafgesetzbuch, das eindeutig auf die Anregungen Beccarias zurückging, war, wie Adam Bandruschka in seiner Biografie Leopolds II. Gezeigt hat, dasjenige für das Großherzogtum Toskana von 1786, das in Europa weitgehend als vorbildlich galt. Später als Kaiser berief Leopold II. Beccaria in die Kommission zur Reform des Josephinischen Strafgesetzbuches. Doch hatten auch in den habsburgischen Erblanden selbst bereits wenige Monate nach dem toskanischen Strafgesetz, nämlich 1787, die Ideen Beccarias Eingang in das Strafgesetzbuch Josephs II. Gefunden. Joseph ließ die Todesstrafe abschaffen, abgesehen von sogenannten Majestätsverbrechen. Auch Beccaria hatte in Beziehung auf die öffentliche Sicherheit eine beschränkte Anwendung der Todesstrafe gelten lassen. Aber Joseph ließ im Gegensatz zu Leopold gewisse harte Leibesstrafen bestehen, die Leopold als Kaiser später abschaffte. Es bleibt trotzdem bemerkenswert, dass beide Söhne Maria Theresias vom drakonischen Strafgesetzbuch ihrer Mutter Abschied nahmen und als erste Fürsten unter dem Einfluss Beccarias die Todesstrafe bis auf wenige Ausnahmen abschafften. Auch für das Verbot der Folter in den habsburgischen Erblanden, noch unter Maria Theresia 1776, hat Beccarias Buch entscheidenden Einfluss gehabt. Ein Einfluss, der besonders über Maria Theresias und Josephs Berater Joseph von Sonnenfels lief, wie Mario Cattaneo gezeigt hat. Wenn das josephinische Strafrecht zwar die Todesstrafe praktisch abgeschafft hatte, so enthielt es doch noch barbarische Härten für den Strafvollzug, besonders das sogenannte Schiffsziehen. Die Verurteilten mussten Schiffe am Flussufer ziehen, sie mussten dabei durch Sümpfe, auch durch das Wasser waten. Die Mehrzahl der Verurteilten starb. Und ferner das Anketten und Anschmieden von Strafgefangenen. Diese Härten milderte bereits Leopold, da ihm jedoch nur 2 Jahre blieben, wurden das österreichische Strafrecht und der Strafvollzug trotz der Bemühungen von Sonnenfels und Hahn erst in wirklich humane Reformen überführt zwischen 1834 und 1850. Allerdings, wie in ganz Europa, nach Wiedereinführung der Todesstrafe für eine Anzahl schwerer Delikte. Also die Abolition der Todesstrafe, wie sie Joseph II. Und Leopold eingeführt hatten, ließ sich in dieser Form auch in den habsburgischen Gebieten nicht halten. In Preußen schaffte Friedrich II. Von 1740 ab, also noch vor den einschlägigen Schriften Montesquieus und Beccarias, bis 1756 die Folter gänzlich ab. Er verbot ihre Anwendung. Die Todesstrafe blieb in gewissen Fällen erhalten. Bei den Verhandlungen im Bundestag des Norddeutschen Bundes von Anfang 1870 sprach sich entgegen Bismarcks Wünschen eine große Mehrheit des Bundestages gegen die Todesstrafe aus, nämlich 118 gegen 81 Stimmen. Auf Betreiben Bismarcks wurde im Mai 1870 nach Einspruch des Bundesrates eine neue Abstimmung über die Todesstrafe durchgeführt und jetzt sprachen sich 127 gegen 119 Abgeordnete für die Wiedereinführung der Todesstrafe in den Gesetzentwurf aus. Das neue Strafgesetzbuch wurde 1871 auf das gesamte Reich ausgedehnt. Auch bei diesen leidenschaftlich geführten Debatten von 1870 spielte in der Argumentation der Gegner der Todesstrafe noch immer das Gedankengut Montesquieus und vor allem Beccarias eine Rolle. Eine Auswertung der Protokolle unter diesem Gesichtspunkt wäre wünschenswert. Der Schöpfer des Bayerischen Strafgesetzbuches von 1813, Anselm Feuerbach, war trotz der Strenge dieses Gesetzwerkes ein Liberaler und tief durch Beccaria beeinflusst. Anklänge an das Werk des Mailänders sind zum Beispiel, wie es Gustav Radbruch formuliert hat, der Wille zum Ausgleich zwischen zweckbewusster Härte und liberaler Humanität. Der Einfluss Beccarias machte sich bei Feuerbach ferner bemerkbar in der Betonung des Grundsatzes nulla poena sine lege, in dem Bestreben, den Bürger nicht nur vor dem Rechtsbrecher, sondern auch vor der Staatsgewalt zu schützen, sowie in der Säkularisierung des Strafrechts. Nicht der Verstoß gegen die Moral, nicht der Verstoß gegen die Religion, vielmehr ausschließlich die Rechtsverletzung geht das Strafrecht an. So wurde es damals formuliert. Es dauerte noch lange, bis die Todesstrafe in den meisten Kulturstaaten tatsächlich abgeschafft wurde. Dies geschah in der Schweiz 1937, in Italien, wo die Republik die Todesstrafe bereits abgeschafft hatte, die Faschisten sie wieder eingeführt hatten, beseitigte man die Todesstrafe endgültig 1944. In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Todesstrafe nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus durch das Grundgesetz von 1949, Artikel 102, ausgeschlossen. In Großbritannien wurde sie 1969, in Frankreich 1981 beseitigt. In der UdSSR, wo man trotz formaler Abschaffung immer davon Gebrauch gemacht hatte, wurde sie 1950 auch offiziell wieder eingeführt. In den USA ist sie 1972 abgeschafft, in einigen Bundesstaaten aber 1976 wieder eingeführt worden. Diese Daten machen deutlich, was es bedeutete, wenn Peter Leopold von Toskana diese Strafe unter dem Einfluss Beccarias bereits 1786 und Kaiser Joseph II. Sie in Österreich 1787 beseitigt hatten. Auch die meisten Bewunderer Beccarias in Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland glaubten, an der Todesstrafe festhalten zu sollen. Friedrich der Große hielt die Todesstrafe für unverzichtbar. Er bezeichnete, ähnlich wie Voltaire, die breite Masse, die Mehrheit der Menschen als bösartige Tiere, die man nur durch die Furcht vor den Gesetzen im Zaume halten könne. Aber er untersagte grausame Hinrichtungsarten und reduzierte die Zahl der tatsächlichen Hinrichtungen auf etwa 15 im Jahr in Preußen. Auch Goethe hielt Zeit seines Lebens an der Notwendigkeit einer, wenn auch so selten wie möglich verhängten Todesstrafe fest. Dies war ein Punkt, in dem er von dem von ihm so sehr bewunderten Beccaria abwich. Gegen Ende seines Lebens, im letzten Kapitel der Wanderjahre, fasst Goethe seine Meinung in dem Satz zusammen: Wenn man den Tod abschaffen könnte, dagegen hätten wir nichts. Die Todesstrafe abzuschaffen wird schwer halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich wieder zurück. Wenn sich die Sozietät des Rechtes begibt, die Todesstrafe zu verfügen, so tritt die Selbsthilfe unmittelbar wieder hervor. Die Blutrache klopft an die Türe. Soweit Goethe. Selbst der bekannteste deutsche Bewunderer Beccarias, der dessen Werk schon im Erscheinungsjahr 1764 ins Deutsche übersetzt hatte, nämlich der Leipziger Juraprofessor Karl Ferdinand Hommel, den man schon in seiner Zeit den deutschen Beccaria nannte, schrieb, es sei, Zitat, das Bedenklichste im ganzen Werk des Beccaria, dass er die Todesstrafe gänzlich abgeraten. Beccaria selbst hatte ein eher an Hobbes erinnerndes, pessimistisches Bild vom Menschen. da er, wie die meisten Aufklärer, die Abschreckung für die Gesellschaft für unverzichtbar hielt, empfahl er anstelle der Todesstrafe die öffentliche Arbeitsstrafe, die je nach der Schwere des Verbrechens zeitlich oder lebenslänglich sein sollte und den Delinquenten unter sehr harten Bedingungen, darunter nennt Beccaria Fesseln, Ketten und Schläge, zur Arbeit zwingen sollte. Der andere Gesichtspunkt, dass nämlich die Strafe auch einen Beitrag zur Erziehung und Besserung des Straftäters leisten sollte, erscheint bei Beccaria nur manchmal ganz am Rande. Durch das Gesagte wird verständlich, dass Josef II., der die Todesstrafe zunächst durch fast unmenschliche Zwangsarbeit ablöste, sich eigentlich an die Ratschläge des Mailänders gehalten hat. Auch Moses Mendelssohn und Josef von Sonnenfels, ein echter Bewunderer Beccarias, hielten es für besser, die Todesstrafe beizubehalten. Ganz auf die Seite Beccarias stellte sich dagegen der Stadtrichter von Lemgo, Viktor Barkhausen, in seinen Schriften. Er fügte noch zusätzliche Argumente für die Abschaffung der Todesstrafe hinzu, vor allem die Möglichkeit eines Justizirrtums. Trotz des Falles Calas, den Voltaire der europäischen Öffentlichkeit vorgetragen hatte, hatte nämlich Beccaria dieses Argument des möglichen Justizirrtums nicht herangezogen. Außerdem verwendete Barkhausen religiöse Argumente gegen die Todesstrafe. Zum Beispiel, es komme ausschließlich Gott zu, den Menschen vor der Zeit abzuberufen. Ferner, Christus habe die Ehebrecherin vor der Steinigung bewahrt. Kant tadelte Beccaria, weil er Nützlichkeitsgründe für die Bestrafung angegeben hatte, wie zum Beispiel den Gesichtspunkt der Abschreckung. Solche Utilitätsüberlegungen seien, so Kant, mit dem kategorischen Imperativ unvereinbar. Kant ließ allein das Prinzip der Vergeltung, der individuellen Bestrafung, gegenüber den, wie er schrieb, Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre gelten. Andererseits stimmten Beccaria und Kant in der Auffassung weitgehend überein, dass das Gesetz so eindeutig zu sein habe, dass man dem Richter keinen Auslegungsspielraum einräumen müsse, ja, dies nicht einmal dürfe. Fichte verteidigte den, wie er schrieb, edlen Beccaria gegen Kant, aber auch Fichte hielt die Todesstrafe zwar für ungerecht, aber im Falle des Mordes für berechtigt. Auch Hegel vertrat eine ähnliche Auffassung. Es ist jedoch das Verdienst Beccarias, das Thema der Todesstrafe erstmals zu einem zentralen Thema des aufgeklärten Europa gemacht zu haben. Wenn es auch noch fast zwei Jahrhunderte dauerte, bis die Todesstrafe in den demokratischen Staaten abgeschafft wurde, so war es doch eine unmittelbare Wirkung der durch den Mailänder ausgelösten Diskussion, dass die Todesstrafe und vor allem die Art und Häufigkeit ihrer Anwendung in Zweifel gezogen wurden. Sehr schnell ging man in den meisten Staaten dazu über, die Todesstrafe, die bis dahin mit Selbstverständlichkeit bei auch nur geringen Delikten, auch bei Diebstahl häufig verhängt worden war, nur noch verhältnismäßig selten und ohne die bisher üblichen Grausamkeiten anzuwenden. Dass in unserem Jahrhundert dann, wenn es galt, eine Wiedereinführung der Todesstrafe zu verhindern, der Name des Mailänder Rechtsdenkers beschworen wurde, zeigt die Stellungnahme Gustav Radbruchs von 1931, die ich eingangs zitierte. Aber die Wirkungen Beccarias waren viel umfassender als nur in Richtung auf die Beseitigung der Todesstrafe. Die Abschaffung der Folter, die Humanisierung des Strafvollzugs, die Bemühungen um eine Reform des veralteten Inquisitionsprozesses, der in Deutschland noch immer auf der strengen CCC, der Constitutio Criminalis Carolina Karls V. von 1532 beruhte. Dies alles waren Entwicklungen, zu denen Beccarias vielfach übersetztes Buch Anstöße und Argumentationshilfe gegeben hatte. Und diese Reformen begannen noch zu Lebzeiten Beccarias verwirklicht zu werden. Neben der Kritik am Bestehenden stehen die Anregungen des Mailänders für eine neue Kriminalpolitik, die säkularisiert, rational, vorbeugend und für die Gesellschaft wie für den Einzelnen nützlich sein sollte. Goethe hat, wie erwähnt, nicht geglaubt, dass die Gesellschaft ganz auf die Todesstrafe verzichten könne. Diese Meinung teilte er mit fast allen seinen Zeitgenossen. Im Übrigen aber war er stets ein Bewunderer Cesare Beccarias. Zweifellos hat er auch an Beccaria gedacht, wenn er in Wilhelm Meisters Wanderjahren schrieb, und hiermit schließe ich, Zitat, welchen Weg musste nicht die Menschheit machen, bis sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Verbrecher schonend, gegen Unmenschliche menschlich zu sein. Gewiss waren es Männer göttlicher Natur, die das zuerst lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung möglich zu machen und zu beschleunigen. Vielen Dank, Herr Weiß, für diesen Vortrag und Dank besonders auch dafür, dass Sie sich nicht streng auf Deutschland beschränkt haben, sondern das doch in einen größeren Rahmen hineingetan haben.